die Fähigkeit zur richtigen und vollen Erkenntnis einer solchen heiligen Pflicht zum Dienst an Volk und Staat setzt einen Gesinnungswandel, einer inneren Erneuerung des deutschen Ärztestandes und aller seiner Glieder voraus. Dieser geistige Umschwung aber ist nur zu erzielen durch ein ärztliches Führerkorps, das fest und unbeirrt auf dem Boden unserer nationalsozialistischen Weltanschauung steht. Diese ärztliche Führerschaft soll in Altrese herangebildet, dieses ärztliche Führertum der Zukunft soll an dieser Ausbildungsstätte entwickelt werden.